Also Ihr Sohn darf nicht mehr in unserem Schwimmbecken schwimmen. Wieso das denn nicht? Nee, der pinkelt da immer rein. Und wieso, das macht doch nicht, das machen doch alle Kinder. Ja, aber nicht vom Sprungbrett.